Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Die Dinge in der Quantenwelt sind unscharf. Die Dinge in der Quantenwelt sind eigentlich keine Dinge, sondern Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Und erst dann, wenn wir in unsere Welt zurückgehen und langsam die Brille unserer Vorstellungen aufsetzen, dann werden die Dinge scharf. Und die Quantenphänomene überlagern sich offenbar in einer Art und Weise, dass wir nichts davon merken, dass die Welt eigentlich ein Urgrund ist, in dem es schwingt und hin und her wabert und nichts wirklich gewiss ist. Herrschaften, wir hatten schon mal eine Sendung über die Unschärferelation. Da ging es darüber, was ist die Unschärferelation? Und während dieser Sendung ist mir klar geworden, dass das hinten und vorne nicht ausreicht, um Ihnen zu erklären, was es eigentlich bedeutet. Deswegen machen wir heute eine Sendung mit dem Titel Welche Bedeutung hat die Unschärferelation? Also was bedeutet es tatsächlich, dass die Welt unscharf ist? Ja. Welche Bedeutung hat diese merkwürdige Relation, dass Orte und Geschwindigkeiten nicht beliebig genau zu bestimmen sind? Ja. Das ist ein Punkt, der uns Physiker ja schon seit Ewigkeiten beschäftigt, nämlich seit den 20er Jahren, seitdem Heisenberg festgestellt hat, es gibt eine prinzipielle Grenze der Möglichkeiten. Die Unschärferelation, ich habe das ja schon mal gesagt, die Unschärferelation, das ist sowas wie der heilige Gral der Physik. In der Unschärferelation konzentriert sich unglaublich viel Wissen, zugleich aber auch Hilflosigkeit. Wie soll man Quantenphysik in normale Sprache gießen? Das ist das Problem. Unschärferelation heißt, wenn ich zu sehr auf ein System einwirke, und das muss ich, und genau dann, wenn ich immer kleinere und kleinere und kleinere und kleinere Längenskalen, also immer kleinere Volumina untersuchen will, dann brauche ich immer höher energetisches Licht, weil nur mit immer höherer Frequenz ich immer kleinere und kleinere Gebiete überhaupt räumlich auflösen kann. Wenn ich das aber mache, dann stört das Licht mein System und ich kann das System nicht mehr so sehen, wie es tatsächlich ist, sondern ich kriege es immer nur in dem, ja, wie Heisenberg das einmal gesagt hat, in dem erpressten Zustand. Messungen sind Erpressungen an die Natur und wir wollen durch Messungen herausfinden, was sind die Urgründe der Natur. Also, das ist nicht einfach. Ja? Und wir fangen mal ganz, ganz gemütlich an. Wir machen es mal so. Nehmen wir mal an, wir haben hier so eine Schachtel, so ein kleines Kästchen und wollen jetzt mit einem Mikroskop immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in die Materie eindringen. Ja? Am Anfang wird man sehen, da gibt es diese Kanten und diese Kanten sind natürlich nicht so eben, wie die sich also unserem Auge darstellen, sondern je genauer wir das auflösen, umso mehr und mehr Fjorde wird man entdecken, also umso krumpeliger sozusagen ist die tatsächliche Oberfläche und wir tauchen tiefer und tiefer ein und irgendwann verschwimmt das Bild vor unseren Augen. Denn wir können tatsächlich, je tiefer wir schauen, die Schwankungen, von denen wir eigentlich gehofft haben, sie verschwinden, die werden immer stärker. Je tiefer wir in die Materie eindringen, umso schlimmer wird es. Wie ein Hai, der sich immer bewegen muss, so werden die Elementarteilchen, wenn wir sie zwingen dazu, Teilchen zu sein, so werden die Teilchen sich hin und her bewegen und mit unglaublich hohen Geschwindigkeiten bis hin zur Lichtgeschwindigkeit werden sie vor unserem Bild verwischen. Wir haben keine Möglichkeit, da irgendetwas dagegen zu tun. Jetzt werden Sie natürlich sagen, na ja, wenn das nur ein Messproblem ist, den Einfluss des Lichtes auf die Bewegung der Teilchen, den wird man doch herausrechnen können. Das wird doch kein Problem sein. Wenn es so wäre, wäre das Problem gelöst. Die Bedeutung der Heisenbergschen Unschärferelation besteht darin, dass die Quantenwelt einfach nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. In der Quantenwelt gibt es eben keine genau definierten Orte und Geschwindigkeiten. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Nehmen wir an, wir haben hier so ein Pendel. Sie haben ein Bild von einem Pendel vor sich. Ja? Das Pendel hängt hier runter. Jetzt wissen Sie nicht, ob das Pendel ruht oder ob es nicht gerade dabei war, durchzuschwingen. Und Sie wissen nicht, wie es im nächsten Moment ist. Bleibt das Pendel hängen? Wenn Sie das nächste Bild sehen, dann wüssten Sie, aha, das Pendel ist in Ruhe. Oder Sie wüssten, das Pendel schwingt durch. Das heißt, Sie brauchen immer mindestens zwei Bilder, um einen Verlauf zu kennzeichnen. In der Quantenmechanik, in der Quantenwelt ist aber genau das Problem. Wenn Sie ein Bild gemacht haben, dann können Sie nicht wissen, wie das System sich im nächsten Zustand verhält. Und zwar grundsätzlich nicht, weil es ist nicht vorhersehbar von vornherein, wie sich das Teilchen in dem Fall, und wir reden hier wirklich über ganz, ganz, ganz, ganz kleine Längenskalen, wie sich das Teilchen verhält. Das ist das Problem. Schon die Vorstellung, die Elektronen zum Beispiel würden sich auf sogenannten Schalen um einen Atomkern herum bewegen, ist falsch. Ist einfach der Versuch, etwas, was wir uns nicht vorstellen können, in unsere Sprache zu gießen. Es gibt da ein riesiges Problem. Ich habe das schon ein paar Mal jetzt bei vielen Zuschauern festgestellt, die mir E-Mails geschrieben haben, die gesagt haben, Mensch, ist denn das mit dem Atom nicht so wie beim Planetensystem? Die Planeten, die bewegen sich auf wohl definierten Bahnen um die Sonne herum. Das sind makroskopische Körper. Und wenn man dann daran denkt, bei dem Schalenmodell um die Atomkerne, ist unser Planetensystem nicht sowas wie ein großes Atom? Nein, weil die Elektronen sich eben nicht auf Schalen bewegen, sondern sie haben eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Das heißt, man kann nie genau wissen, wo das Elektron wirklich ist. Beim Planeten wissen wir es immer ganz genau. Wir können zum Beispiel die Planetenbewegung der letzten 100 Millionen Jahre zurückrechnen oder auch noch in die Zukunft der nächsten 100 Millionen Jahre. Aber beim Elektron wissen Sie nie genau, wo es ist. Sie wissen auch zum Beispiel, wenn Sie eine große Anzahl von radioaktiv zerfallenden Atomkernen haben, nicht welcher Kern demnächst zerfällt. Die Quantenmechanik und damit die Relativität und damit die Unschärferelation lässt solche deterministischen Folgerungen für die Zukunft nicht zu. Und zwar grundsätzlich nicht. Das ist das große Problem und darin liegt die wirkliche Bedeutung der Heisenbergschen Unschärferelation. Machen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, ich hätte einen Tischtennisschläger hier in der Hand mit einem schönen Ball dazu und wir hätten, und ich würde anfangen hier, na, da der Ball springt auf diesem Tischtennisschläger und wir fangen an, einfach den Ball zwischen Tischtennisschläger und Tisch hin und her springen zu lassen. Je näher ich den Tischtennisschläger bringe, umso schneller und schneller wird der Ball werden zwischen den Ballen. Irgendwann fliegt er davon. Das ist das, was tatsächlich in der Natur passiert, wenn ich mit einem Experiment ein Quantensystem zusammenpresse. So geschieht es. Das heißt, ich kann überhaupt nicht mehr vorhersagen, ob wo der Ball wegspringt. Ich habe gar keine Möglichkeiten, weil das System sich selbst erpresst. Also, ganz langsam. Nehmen wir mal den Beobachter ganz raus. Für einen winzigen Moment nehmen wir ihn mal ganz raus. Gehen wir in einen Teil des Universums, wo es noch keinen Beobachter gab. Gehen wir in Richtung Urknall. Wir lassen die Welt zusammenschrumpfen, das ist die Vorstellung, der Urknall als das Anfangsprodukt des sich expandierenden, ausdehnenden Universums. Wir bewegen uns langsam auf diesen Urknall los. Die Vorstellung, dass da ein Universum aus einem ganzen Punkt heraus entstehen musste, die ist eben falsch. Die ist falsch, denn wenn sich ein System auf ein so kleines Volumen zusammenkonzentriert, dass die Quanteneffekte eine Rolle spielen, dann ist nicht mehr klar, was ist Ursache und was ist Wirkung. Wer hat mit wem zuerst angefangen, etwas zu tun? Die Wellennatur, also die Natur der Welle, beziehungsweise die Wellennatur der Natur, wird auf einmal offensichtlich. Es springt hin und her, Möglichkeiten, das war zuerst, das kommt danach, gab es nicht mehr im Urknall. Im Urknall sind die Dinge so eng zusammen, dass Raum und Zeit anfangen zu schwingen. Raum ist ja eine geometrische Feststellung. Ich messe mich im Raum. Wenn ich aber Messungen nicht mehr machen kann, weil ich nicht mehr genau weiß, wo ist denn der nächste Punkt, weil der nächste Punkt schon hin und her schwingt. Wenn ich Zeiten nicht mehr messen kann, weil ich mich schlichtweg viel zu schnell oder viel zu langsam bewege, weil sich mein Zustand ständig verändert, dann wird ein Punkt auf einmal zu einer Fläche. Es gibt gar nicht den Punkt, dass also der Urknall bis zu einem mathematischen Punkt, nämlich der sogenannten Singularität, sich zusammenführt. Nee. Die Bedeutung der Unschärferelation liegt darin, dass wir diese Singularität am Anfang verhindern. Die Quantenmechanik beschützt sich selbst durch die Unschärferelation. Eine große vereinheitlichte Theorie von allen vier Wechselwirkungen, nämlich Elektromagnetismus, starker Wechselwirkung, schwacher Wechselwirkung und Gravitation, muss eine Quantentheorie sein. Nämlich eine Quantentheorie auch von Raum und Zeit. Und die Heisenbergsche Unschärferelation legt nun fest, dass da am Anfang etwas gewesen ist. Und jetzt, meine Herrschaften, kommt's. Jetzt reden wir mal über das Nichts. Reden wir über einen Zustand, in dem nichts, über ein System, in dem nichts drin ist. Aber wir schrumpfen dieses System systematisch auf ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz kleine Dimensionen zusammen. Was passiert da? Immer mehr Energie wird auf immer kleineren Raum zusammengepresst. Es gibt eine Nullpunktsenergie wegen der Heisenbergschen Unschärferelation. Weil Geschwindigkeiten und Energien damit nicht beliebig genau zu messen sind und auch nicht beliebig genau auf Null zu bringen sind, gibt es immer Schwankungen. Und je mehr und enger und kleiner das Gebiet wird, umso stärker werden diese Schwankungen, diese Energieschwankungen. Und Energieschwankungen bedeuten Druck. Energieschwankungen bedeuten auch, wohl aufgemerkt, dass Teilchen spontan entstehen können, denn Energie und Masse sind äquivalent. Das heißt, wenn ich in ein System, in dem eigentlich nichts ist, außer Strahlung zum Beispiel, dieses System abkühle und immer weniger und weniger Platz lasse für die Möglichkeiten, die das Nichts haben kann, dann entstehen spontan Teilchen- und Antiteilchenpaare. Das heißt, das Nichts ist nicht auf nichts beschränkt, sozusagen. Es gibt keine Punkte, sondern es gibt Raumgebiete, die so stark schwingen, dass aus dem Nichts auf einmal spontan Materie und Antimaterie hervorkommt. Das ist die Bedeutung der Heisenbergschen Unschärferelation. Das ist also nicht nur ein Prozess oder eine Erkenntnis, die jetzt für uns bedeutet, wir können da nicht weiter und tiefer in die Natur eindringen, weil wir unfähig sind, genauer zu messen. Das ist nur sozusagen die experimentelle Seite der Heisenbergschen Unschärferelation. Die tatsächliche, die grundsätzliche physikalische Bedeutung dieser Relation liegt darin, dass die quantenmechanische Natur der Welt, die Quantenwelt, sich anders gar nicht helfen kann. Wir können grundsätzlich nicht genaueres über eine Natur erfahren, die in ihrem Urgrund aus Wellen besteht. Es ist eben nicht das, was wir uns gerne vorstellen würden. Was wir uns nämlich gerne vorstellen würden, das ist eine Welt, in der alles wohl definiert ist. Ich habe klare Kanten, klare Bewegungsvorschriften. Ich weiß, wie sich gewisse Dinge hin und her bewegen. Ich kann klipp und klar sagen, wenn ich einen Ball drehte, dann wird er in einer gewissen Zeit da und dort sein. Das alles ist für uns in unserer normalen Welt vorstellbar. Deswegen, wir haben gewisse Gehirnstrukturen, die genau das auch gut verstehen können. Sobald sich aber Phänomene ergeben, die mit unserem Anschauungsvermögen überhaupt nicht in Einklang zu bringen sind, dann kriegen wir nicht nur sprachliche Probleme, wie ich jetzt zum Beispiel, sondern wir kriegen auch gedankliche Probleme, weil das, was wir denken, auch immer in Sprache umgesetzt wird. Und wir können uns einfach nicht vorstellen, dass ein Teilchen und eine Welle das Gleiche sein sollen. Das kann nach unseren Vorstellungen nicht sein, weil wir sehr klare Bilder im Kopf haben darüber, was ein Teilchen ist, nämlich ein wohldefiniertes Objekt, während eine Welle sich bewegen kann und sich ausbreiten kann, gleichzeitig überall sozusagen sein kann. Das ist das riesige Problem, wenn man mit solchen Quantenphänomenen beginnt. Aber ich hoffe, es ist eines klar geworden. Die Heisenbergsche Unschärferelation hat eine tiefe physikalische, um nicht zu sagen philosophische Bedeutung für den Erkenntnisprozess der Natur. Die Heisenbergsche Unschärferelation beschützt uns, beschützt die Quantenwelt davor, von uns sozusagen vergewaltigt zu werden, weil wir können die Teilchen nicht zwingen dazu, beides gleichzeitig zu sein. Wenn wir ein Teilchen dazu zwingen, Teilchen zu sein, verliert es seinen Wellencharakter und umgekehrt. Ja, und auf diese Art und Weise müssen wir schlichtweg zur Kenntnis nehmen, dass die Quantenwelt etwas ist, was sich unserer Vorstellungskraft entzieht. Und am Ende einer solchen Sendung fällt mir immer Wittgenstein ein, bei so einer Sendung. Wittgenstein hat mal gesagt, worüber man nicht reden kann, darüber sollte man schweigen. Ich hoffe, Sie vergeben mir mein Nichtschweigen.